Thank you. Vom Westdeutschen Rundfunk hörten Sie Unterhaltungsmusik am laufenden Band. Westdeutscher Rundfunk. Sie hören nun Kinder, Lieder und Märchen. Jorinde und Joringel. Es war einmal ein altes Schloss, mitten in einem großen, dicken Wald. Darin wohnte eine alte Frau ganz allein. Das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze oder zur Nachteule. Des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken und dann schlachtete sie, kochte und briet es. Wenn jemand auf 100 Schritte dem Schloss nahe kam, so musste er stillstehen und konnte sich nicht bewegen.